Die ganze Welt dreht sich um dich. Logan Jones. Live aus der Sputnik Lounge am Flughafen Leipzig-Halle. Und weltweit im Netz. Die Sputnik Turntable Days 2002. Die ganze Welt dreht sich um dich. Blanken Jones in the mix. When your words are hidden secret that I yearn to touch, I wanna know your soul. Thank you. Die ganze Welt dreht sich um dich. Jetzt DJ Lionel. Live aus der Sputnik Lounge am Flughafen Leipzig-Halle. Und weltweit im Netz. www.sputnik.de. We'll be right back. in the mix. Thank you. Freaks. DJs. Fans. And freaks.